Strecke zwischen Durban und Kapstadt liegt Port Elizabeth. Eine Hafenstadt am Indischen Ozean, aber keine Weltstadt. Hier hat sich der Fall Watson zugetragen, der immer noch die Gemüter erhitzt. Daniel Watson Senior war ein leidenschaftlicher Laienprediger und ein begeisterter Rugbyspieler. Er hatte 4 Söhne, bibelfest und ballverliebt wie ihr Vater, der viele Jahre für den Crusader Club in Port Elizabeth gespielt hatte und später als Trainer treue Dienste leistete. Als sich zeigte, dass sein jüngster Sohn, Daniel Junior, genannt Cheeky, das Zeug zum Nationalspieler hatte, verkaufte der Vater seine Ländereien, gab die Schafzucht auf und zog in die Stadt, in die große Villa am Park Drive, ganz in der Nähe des Crusader Clubs, um die sportliche Karriere seiner Söhne und insbesondere die seines Jüngsten zu fördern. Das war im Jahre 1975. Cheeky Watson wurde in der Tat in die Nationalmannschaft berufen und seine Brüder brachten es in der Provinzauswahl zu sportlichem Ruhm. Es erregte Befremden in dem vornehmen Villen vor Ort, als die Brüder Watson sich sportlich und geschäftlich in den Townships der schwarzen Bevölkerung engagierten. Sie schlossen sich schwarzen Vorstadtvereinen an und spielten nur noch in Mannschaften mit weißen und schwarzen Spielern. Damit begann das große Spiel gegen die Apartheid auf den Sportplätzen der örtlichen Townships. Sie begründeten ihre Absage an den aparten Sportbetrieb religiös und beriefen sich auf christliche Überzeugungen. Die Brüder überwarfen sich mit dem weißen Establishment und gerieten mit dem Gesetz in Konflikt, dass das Zusammenspiel von Weiß und Schwarz nicht vorsah, sondern bestrafte. Die Brüder verfügten bald über ein ansehnliches Vorstrafenregister. Aus den Rugby-Stars des Ostkap wurden fast über Nacht die Rugby-Rebellen der Nation, in den Townships hoch verehrt, in weißen Kreisen angespielt. Die Brüder eröffneten eine Reihe von Herrenmodegeschäften, die den schwarzen Markt bedienten und sich in den Townships wachsender Beliebtheit erfreuten. Die Familie Watson lebte mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft weiterhin in Frieden. Und das lag vor allem daran, dass das Familienoberhaupt ein stadtbekannter Wohltäter und redlicher Mann Gottes war, von dem sich unbestreitbar sagen ließ, er lebte mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig, gab dem Volk reichlich Almosen und betete ständig zu Gott. Auch als die Brüder heirateten, blieben sie im Elternhaus wohnen, das Platz genug bot für Kind und Kegel. Das Haus am Park Drive war das Fundament ihres Lebens. Selbst als Cheeky Watson schließlich auf Drängen seiner Frau dann doch auszog, verbrachte er seine Freizeit regelmäßig im Elternhaus am Park. Im Oktober 1985 entschloss sich die Großfamilie zum ersten Mal seit ihrer Übersiedlung nach Port Elizabeth, das Haus übers Wochenende zu verlassen und kurz zu verreisen. Was sie zu diesem Schritt bewogen haben mochte, ist strittig. Es war jedenfalls ein folgenschwerer Entschluss, mit dem der Kriminalfall Watson seinen Anfang nahm. Möchtest du noch einen Kaffee, Johannes? Ja, bitte. Heute Nacht kann sowieso kein Mensch schlafen, viel zu heiß. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, fast 11:30 und immer noch diese Hitze. Soll ich uns das Bett nicht hier auf dem Balkon machen? Ja, ja. Du, komisch. Da fährt einer ohne Licht aufs Nachbargrundstück. Wo denn? Ich sehe nichts. Da, unter den Bäumen. Ein heller Lieferwagen. Jetzt rollt er langsam auf das Haus zu. Wer soll das sein? Die Watsons sind doch gar nicht da. Die sind doch ins Weekend. Eben. Du, der wird sich verfahren haben. Bei Nacht sieht das ja aus wie die Einfahrt zum Park um die Ecke. Das ist sicher ein Liebespaar. Na, hoffentlich verscheucht dir da keiner von der Nachbarschaftswache. Diese Nachtwächter vermuten auch immer gleich Terroristen. Tja, wer will ihnen das schon verdenken? Es passiert ja auch genug. Aber doch nicht hier in Port Elizabeth, Alma. Na, dein Wort in Gottes Ohr. Apropos Gottes Ohr, es ist Zeit für das Wort zum Sonntag. Kommst du? Okay. Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knaben und verzehrte sie. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Spitzen und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen die Knaben mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die vier Ecken des Hauses und warf es auf die Knaben, dass sie starben. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. In Flammen. Um Gottes Willen, Eimer. Wir müssen. Da ist wieder der Lieferwagen. Ohne Licht. Der rast ohne Licht davon. Ja. Und da läuft jemand. Ja, jemand. Ich sehe es ja. Der läuft zur Schlucht. Ich muss nach unten. Los, ruf die Feuerwehr. Los, mach doch schon. Warte, Tracy, geh nicht ran. Ich mach das schon. Watson? Ja, Chicky, Watson im Apparat. Moment mal. Tracy, zieh doch mal den Vorhang auf, bitte. Ja, warte. Sekunde. Da brennt es. In der Stadt brennt es, Chicky. Tatsächlich, ja. Wir sehen das Feuer von hier. Und Sie sind Captain Prinsloo? Nein, nein, da war niemand zu Hause, Gott sei Dank. Meine Familie ist verreist. Gut, ich komme sofort, okay. Jemand hat unser Haus angesteckt, Tracy. Das ist unser Haus, das da brennt. Oh, Chicky, wieso denn? Um Gottes Willen, Chicky! Wer macht denn sowas? Lass nur, Tracy, es wird sich alles finden. Ich muss jetzt los. Warte, Chicky! God bless you, Chicky. Sei vorsichtig, ja? Ich bin Captain Prinsloo von der Kriminalpolizei. Sie haben also einen Lieferwagen gesehen, der ohne Licht weggefahren ist? Ja, ja, ein helles Fahrzeug. Könnte weiß gewesen sein. Okay. Es war im Feuerschein gut zu erkennen. Aha. Und ich habe jemand weglaufen sehen. Aha. Der verschwand in der Schlucht hinter dem Haus. Auf dem Gelände habe ich niemand angetroffen, da war kein Mensch. Aber da stand ein PKW, ein blauer Ford. Mhm. Der Schlüssel steckte, den habe ich dann auf die Straße gefahren und da drüben abgestellt, sonst hätte der Feuer gefangen. Da ist also jemand weggelaufen? Ja. Aber Sie haben ihn nur von Weitem gesehen? Vom Balkon aus? Das ist richtig, ja. Na schön, wir werden die Szene von Ihrem Balkon filmen. Unser Videoteam ist unterwegs. 410 im vierten Stock, sagten Sie? Ja. Die kommen zu Ihnen rauf, gut. Captain Prinsloo, Sir. Ja, was ist denn, Sergeant? An der Absperrung ist einer der Watson-Brüder, Sir. Soll ich ihn durchlassen? Menschenskind, das ist ja Cheeky Watson. Natürlich, sofort durchlassen. Was? Cheeky Watson? Der Nationalspieler? Ich meine, der ehemalige Nationalspieler, genau, Sir. Genau der. Also los, her mit dem Mann. Okay, Sir. Ich bin Cheeky Watson. Wir haben vorhin telefoniert. Ja. Es tut mir leid, dass ich unter diesen Umständen Ihre Bekanntschaft mache. Ich habe Sie für Eastern Province spielen sehen, Mr. Watson. Nennen Sie mich Cheeky, Captain. Bloß keine Umstände. Okay, Cheeky. Das Haus war nicht zu retten. Die Feuerwehr konnte nicht aufs Gelände. Der Einfall ist zu eng und die Bäume versperren den Weg. Da ist kein Durchkommen für größere Fahrzeuge. Sie löschen vom Nachbargrundstück aus. Mhm. Aber da war sowieso nicht mehr viel zu machen. Zum Glück ist es völlig windstill heute Nacht. Sonst wäre der Häuserblock nebenan womöglich auch noch abgebrannt. Schöne Scheiße. Cheeky, Sie sagten, Ihre Familie ist verreist? Wohin? Ronnie ist in East London. Meine Eltern sind bei Verwandten auf dem Lande. Gavin und Valance, meine anderen Brüder, sind mit ihren Familien ans Meer gefahren, zum Bushman River. Telefonisch erreichbar? Ich glaube nicht. Aber ich weiß, wo das Ferienhaus liegt. Ich fahre am besten gleich mal hin. Ich muss Sie ja verständigen. Ronnie kommt morgen früh zurück. In Ordnung, Chiquet. Ich höre dann noch von Ihrer Familie. Ja. Ah ja, hier ist meine Telefonnummer. Ah ja, danke. Wo bleiben denn die Leute mit der Videokamera? Verflucht nochmal! Das Feuer ist ja fast ausgebrannt! Sergeant, mach sie doch mal auf die Suche! Da sind zwei von den Brüdern Watson, Chief. Die wollen sich den Feuerschaden ansehen. Ja, ist gut. Ich mach das selbst. Lassen Sie weitergraben. Da liegt einer unter dem Schutt, da bin ich ganz sicher. Der Geruch ist eindeutig. Okay, Sir. Ich bin Cheeky Watson. Dies ist mein Bruder Ronnie. Ist die Brandursache in der Zwischenzeit ermittelt? Kommen Sie, meine Herren, ich zeig Ihnen, was da passiert ist. Mhm. Ja, sehen Sie sich das an. Das ganze Haus ist in die Luft geflogen, explodiert. Nur die Brandmauern stehen noch unter Schornstein. Decken sind eingestürzt. Fensterrahmen liegen weit verstreut auf dem Gelände herum. Ja, die meisten Gardinen sind nicht mal angesenkt. All das deutet auf eine Explosion hin. Sprengstoff also? Das bleibt noch zu klären. Aber wir haben 3 Stunden gelöscht, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Es brannte mit weißer Flamme und das heißt, es wurde angeheizt. Da muss ein Brandsatz im Spiel gewesen sein. Sonst brennt das nicht so. Ich bin seit 18 Jahren bei der Feuerwehr. Ja, und dann ist noch was. Achten Sie mal auf diesen süßlichen Geruch in der Luft. Na? Ja, penetrant. Ja. Was ist das? So riecht das, wenn eine verkohlte Leiche unter den Trümmern liegt. Wir suchen noch. Gehen wir mal rüber zu meinen Leuten, die da graben. Vielleicht hat sich inzwischen... Chief, da können Sie nicht mehr hin. Auf Anordnung der Polizei muss die Feuerwehr das Gelände räumen. Sofort. Befehl von Warrant Officer Banar. Der Geheimpolizei, der unterstützt die Kripo bei der Spurensicherung. Sie suchen nach Hinweisen auf Terroristen. Hey, da wird doch was auf ein Polizeifahrzeug verladen. Ein Bündel da drüben, Ronnie. Ja, ich sehe. Na los, da gehen wir hin, Chiki. Das ist unser Grundstück hier. Halt, hier können Sie nicht durch. So, und was wird denn da abtransportiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wenn es brennt, suchen wir erstmal nach einem Kaffer mit einer Kerze. Komm, so, lassen Sie uns durch. Nein, machen Sie doch keine Schwierigkeiten, Sir. Müssen wir uns das bieten lassen, Chiki? Lass Ronnie immer mit der Ruhe. Hören Sie, Sergeant, ist Captain Prinsloo von der Mordkommission greifbar? Er war telefonisch nicht zu erreichen. Captain Prinsloo ist seit den frühen Morgenstunden mit der Vernehmung der mutmaßlichen Brandstifter beschäftigt. Wir haben sie heute Morgen gefasst in der Notaufnahme der Unfallklinik am Hafen. Sie haben sich nämlich die Finger verbrannt. Kennen Sie die Namen der Leute? Ich weiß nicht, ob ich befugt bin, Ihnen weitere Auskünfte zu geben. Aber da es sich um 2 Angestellte Ihrer Familie handelt, sie befinden sich zurzeit im Livingston Hospital unter polizeilicher Bewachung. Wie sie heißen, weiß ich nicht. Archie McKeele und Jeffrey Nakanda vielleicht? Könnte sein. Aber die waren doch zur Bewachung des Grundstücks hier. Wieso werden die denn verhört? Das verstehe ich nicht. Augenblick mal, Ronnie. Bist du sicher, dass sie hier waren? Ja. Ich habe Archies Wagen nirgends gesehen, deshalb dachte ich, dass er vielleicht... Einen Ford Escort? Ja. Der steht auf der Straße vor dem Häuserblock nebenan. Dann sind sie also doch hier gewesen, Ronnie. Wir müssen nach ihnen sehen, das muss ein Irrtum sein. Mensch, Cheeky, überleg doch mal. Die wollen unseren Leuten was anhängen, diese Rassisten. Geh schon vor, Ronnie. Ich muss erst unseren Anwalt verständigen, ich komme dann nach. Sie können hier nicht weiter, Sir. Polizeisperre. Ich bin Ronnie Watson. Ich möchte Archie McKeel und Jeffrey Nokanda besuchen. Das sind Angestellte unserer Firma und Freunde der Familie. Ich will sehen, wie es ihnen geht. Können Sie sich ausweisen? Ja. Hier, bitte. In Ordnung, Sir. Aber der Arzt ist gerade geholt worden. Da funktioniert was nicht. Es gibt Probleme. Na, ich versuch's mal. Bitte. Entschuldigen Sie, ich bin Ronnie Watson. Stör ich? Nein, nein. Keiner der beiden ist bei vollem Bewusstsein. Dämmerzustand. Ist das der Schock nach den Verbrennungen? Das wohl auch. Aber wussten Sie, dass man die Männer stundenlang verhört hat, bevor wir sie behandeln durften? Nein. Und dabei haben sie schwere Verletzungen erlitten. Wie kann man die beiden in diesem Zustand verhören? Das ist unmenschlich. Für die Polizei sind das Verbrecher, mutmaßliche Terroristen, da kennen die keinen Erbarmen. Ein Mensch in diesem Zustand, der weiß doch gar nicht, was er redet. Der ist doch gar nicht voll da. Das ist doch sinnlos, den zu verhören. Was soll denn das überhaupt? Tja, da kannst du lange fragen. Junge, Junge, was ist denn das bloß für ein Scheiß mit der Zuleitung? Entschuldigung, Doktor. Ja, Schwester, ist was? Archie kommt zu sich. Ich bin's. Ronny. Erkennst du mich, Archie? Ja, Ronny. 6 oder 7 Kerle. Maskiert. Warte, warte, Archie. Sei still, sag nichts. Du brauchst jetzt Ruhe, mein Junge. Lassen Sie ihn nur reden, wenn es wichtig ist. Der Tropf leckt wieder, Doc. Ja, ich sehe, Mist. Ich versuch's mal hier. Ja, so, jetzt läuft es. Fließt einwandfrei, na, wer sagt's denn? Archie, wir beten für euch. Mein Gott. Ronny. Ja, ich höre zu. Jeffrey weiß es auch. Sie haben uns überfallen im Haus. 6 oder 7 Mann. Vermummt. Balaklaves. Knüppel. Wir haben gekämpft. Es waren zu viele, Ronny. Es war also ein Überfall. Ich verstehe. Er konnte nichts machen, Ronny. Fighting forever. Wie seid ihr entkommen? Wie habt ihr das geschafft, Archie? Ich weiß nicht. Es war überall Feuer. Wir sind im Feuer aufgewacht und gelaufen. Zum Fluss. Zum Fluss. Zum Wasser. Mehr weiß ich nicht. We let you down, man. Ach was, Archie. Ihr habt gekämpft. Ich komme später wieder. Mit Chicky und den anderen. Mit unserem Anwalt. Keine Angst, Archie. Wir hauen euch raus. God bless you, Ronnie, all of you. Archie McKeele und Jeffrey Nokanda blieben bei ihrer Version und die Polizei schien sich damit abgefunden zu haben. Man ließ die beiden ungeschoren. Nach längerem Krankenhausaufenthalt kehrten sie zurück an ihren Arbeitsplatz. Sie waren in einem der Herrenmodegeschäfte der Firma Watson beschäftigt, wo sie die überwiegend schwarze Kundschaft bedienten. Die Firma Watson American Imports befand sich damals bereits in finanziellen Schwierigkeiten, da man den Brüdern plötzlich aus unerfindlichen Gründen langfristige Kredite aufgekündigt hatte. Der Familienbetrieb wurde von den Brüdern Watson partnerschaftlich geführt und die Familie haftete persönlich für das Geschäft. Das Haus am Park Drive war mit Hypotheken belastet, die die Firma über Wasser hielten. Die Feuerversicherung war erst kürzlich erhöht worden und deckte auch Sabotageakte. Der Verlust des Hauses war für die Firma Watson ein gutes Geschäft. Sie konnte die Hypotheken ablösen und ihre Schulden tilgen. Bald verdächtigte man die Brüder Watson unter der Hand jedoch der Brandstiftung. Das war zunächst nichts als Gerede ohne Hand und Fuß. Aber es veranlasste die Polizei auf Drängen der Versicherer, der Sache nachzugehen und weitere Nachforschungen anzustellen. Diese Nachforschungen konzentrierten sich zunächst auf das Geschäftsgebaren der Brüder Watson. Sie wurden forciert, als es im Ostkap zu Käuferstreiks gegen weiße Geschäfte kam und sich herausstellte, dass die Firma Watson von dem allgemeinen Boykott ausgenommen war. Im Juli 1986 stattete deshalb Captain Prinsloo dem Herrenmodegeschäft in der Main Street von Port Elizabeth einen Besuch ab, um sich bei Cheeky Watson nach dem Gang der Geschäfte zu erkundigen und dabei ein bisschen auf den Busch zu klopfen. Denn die Brandkatastrophe war noch immer ungeklärt. Ah, bei Captain Prinsloo. Godessa, Jeffrey Nokanda at your service. Sehen Sie sich unsere Kollektion an. New Basics. Ein großzügiger Nadelstreifen, ein oder zwei Reiher für Professionals im Braun. Ein Tweed-Jacket in Mais, Kobalt oder Chianti. Starter für liberale Kombinationen. Unser Spaßvogel ist wieder unterwegs. Und unterm Anzug die Muntermacher vom Dienst. Hemden und Pullover in Powerfarben. Faustregel, große Dessins, Natonenton mit dem Anzugstoff. Oder Anzüge in Psychedelikmustern und Markisenstreifen? Der berühmte Spaßmacher. Okay. Ach. Kein Outfit fürs Kreuzverhör im 33, aber genau richtig für den Drink an der Bar in Gesellschaft einer Lady. Smart statt Jogging. Das ist die neue Linie, Captain. Und nun zum Würgegriff. Schnips mit Blumen. Ein klarer Fall von Overkill. That's out, Sir. Ein wirklicher Spaßmacher, Jeffrey Nokanda. Nämlich in Acht, Bursche. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich bin dienstlich hier. Wo ist Cheeky Watson? Also kein Kunde. Der Boss ist da hinten im Büro, Sir. Ich glaube, er telefoniert gerade. Hey, Cheeky, jemand für dich? Captain Prinsloo, Sie hier? Herrscht ja reger Betrieb bei Ihnen, wie ich sehe. Trotz des allgemeinen Boykotts gegen weiße Geschäfte. Wie erklären Sie sich das, Cheeky? Keine Ahnung, Captain. Wir haben einfach Glück. Es heißt, Sie profitieren von dem allgemeinen Boykott. Sind Sie aktiv an der Planung des Käuferstreiks beteiligt? Bestimmt nicht. Unsere Geschäfte in East London und Eutenhage werden auch bestreikt. Warum, weiß ich nicht. So, so. In den Townships werden Flugblätter verteilt mit den Namen der Geschäfte, die vom Boykott ausgenommen sind. Ihr Geschäft in der Main Street hier ist auch auf der Liste. Mhm. Was sagen Sie dazu, Cheeky? Das ist mir neu. Stimmt es, dass Sie schwarzen Kunden auf Wunsch eine Bescheinigung ausstellen, damit Sie nicht als Streikbrecher behandelt werden? Ich meine, arbeiten Sie mit den Comrades in den Townships zusammen? Captain. Die kontrollieren alle Busse, die aus der Stadt kommen. Wer bei Weißen gekauft hat, kann was erleben. Es sind schon Menschen umgebracht worden, nur weil sie in der Stadt eingekauft haben. Ich wiederhole meine Frage. Stellen Sie Bescheinigungen aus? Nein, das ist ein Gerücht. Überzeugen Sie sich doch selbst. Wer hier einkauft, kriegt den handelsüblichen Kassenbon mit unserem Firmenstempel. Na schön. Ich lasse jeden kontrollieren, der hier einkauft. Damit vergrauen Sie uns die Stammkundschaft. Das ist Ihnen hoffentlich klar, Captain. Sie werden es überleben, Cheeky. Ein bisschen Polizeikontrolle wird Sie nicht gleich ruinieren. Ich brauche auch eine Liste aller Verkäufer und Angestellten aus den Townships, die hier arbeiten. Die sind vermutlich an der Flüsterpropaganda beteiligt, die bei den Schwarzen für Sie gemacht wird. Wir werden den Boykotteuren schon auf die Schliche kommen. Hier ist die Gehaltsliste. Genügt das? Aha. Aha, Sie an, Sie an. Archie mit Kehle arbeitet auch wieder für Sie. Ja, er bedient vorne im Laden. Was ist denn da los? Ronny, was ist los? Auf der Straße ist alles voll Polizei. Ein Greifkommando hat Archie geschnappt und verschleppt. Ich konnte nichts machen. Sie haben ihn aus dem Geschäft geholt. Captain, also bitte. Damit habe ich nichts zu tun. Das muss eine Notstandsmaßnahme sein, keine Polizeiaktion. Die kann jeder Soldat in Uniform treffen. Aber das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Sie haben doch gedient. Das war einmal. Wir spielen nicht mehr Soldat für diesen Staat. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn man uns den Polizeiminister und seine ganze Meute auf den Hals hetzt, wir unterstützen den Befreiungskampf. Ja, das ist bekannt. Aber gut, dass Sie es so offen zugeben. Das erspart uns eine Menge Arbeit. Und Archie holen wir raus. Keine Angst, Captain. Den holen wir raus. Komm, Ronny, das bringt doch nichts. Wir müssen Archies Frau verständigen und sehen, was wir tun können. Viel wird's nicht sein. Wo ist Jeffrey? Er hat sich rechtzeitig verdrückt. Was denn sonst? Nach dem können Sie lange suchen. Er ist untergetaucht. Die finden jeden. Ihr Spitzelsystem ist unschlagbar. Vielleicht war das wirklich keine Polizeiaktion. Vielleicht passte irgendeinem dieser Heinis in Uniform nur Archies Gesicht nicht. Oder Archie hat was gesagt, was dir nicht gefällt. Wer weiß. Ronny, machen wir uns nichts vor. Das war kein Zufall. Dieser Prinsloo steckt mit denen unter einer Decke. Die wollen was von unseren Leuten. Vielleicht sogar von uns, Ronny. Ich sag Gavin und Valance Bescheid. Okay, Cheeky. Ich kümmere mich um Archies Familie. Wir sind gleich soweit. Im Kehle raufbringen, ohne Handschellen. Sagt ihm, dass Warrant Officer Barnard auch hier ist. Dann kriegt er einen schönen Schreck. Tja, Barnard, die sind gefürchtet in den Townships. Vielleicht kriegen Sie den Burschen klein. Ich meine psychologisch, okay? Die Schwarzen muss man hart anfassen, sonst haben sie keinen Respekt. Die brauchen eine feste Hand, wie Kinder. Anders wird das nichts mit denen. Aber eins noch, Barnard. Hier wird nicht geprügelt. Sie sollen den Gefangenen einschüchtern, aber nicht zusammenschlagen, verstanden? Sie können mit dem Peitschenstiel herumfuchteln, wie Sie wollen, aber hier wird nicht geschlagen, klar? Alles klar, Captain. Sie sind hier der Chef. Ja! Abschieben, Kehle, zur Vernehmung, Sir. Gut, Sie warten draußen. Okay, Sir. Da hinsetzen, Kehle. Auf den Stuhl an der Wand. Bleib vom Fenster weg, Junge, damit du uns nicht rausfällst. Da unten auf dem Pflaster ist schon mancher gelandet, der uns hier Märchen erzählen wollte. Ja. Okay, Matt. Thank you, Sir. Warum befinden Sie sich in Haft, Kehle? Wegen staatsgefährdender Umtriebe, aber ich... Ihre Frau hat Aufhebung der Kontaktsperre beantragt. Sie will Sie besuchen. Sie lässt die Rechtmäßigkeit der getroffenen Maßnahme anfechten. Sie erklärt, ihr Mann sei ein völlig unpolitischer Mensch, der sich nur für Kirche und Sport interessiert. Was sagen Sie dazu? Ich bin Laienprediger in der All Saints Kirche. Ich spiele Rugby für Kwaisa Kehle und leite den Boxverein Fighting Forever. Politik interessiert mich nicht. Ihre Frau erklärt hier weiter, man habe ihren Mann unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verhaftet. Die Verhaftung sei im Zusammenhang mit der Feuersache Watson erfolgt und nicht aus Gründen der Staatssicherheit. Sie beantragt deshalb freien Zugang zu ihrem Mann für sich selbst und für ihren Rechtsanwalt. Archie, Bad Boy, du hast keine Schwarze zur Frau, sondern eine farbige. Naughty, naughty. Du stehst wohl nicht auf Kaffernweiber, was? Ihre Frau ist eine farbige Person. Aber sie wohnt in der schwarzen Township. Gefällt es ihr denn dort bei den Kaffern? Vielleicht möchte sie lieber wegziehen, wie? Davon hat sie mir nie was gesagt, Sir. Wir wohnen seit Jahren in Kwaisa Kehle. Es gefällt uns da. Es heißt, die Brüder Watson haben ihnen ein Haus in der Vorstadt für Farbige versprochen. Wollen sie denn umziehen? Unsere Tochter soll doch zur Schule gehen. Dort wird sie in Afrikaans unterrichtet. Das ist ihre Muttersprache. Das ist aber großzügig von den Watsons. So ein Haus, das kostet doch eine ganze Menge. Warum sind die so spendabel? Na, mein Freund? Sie geben mir ein Darlehen. Ich habe 10 Jahre in Ihrer Firma gearbeitet. Du sollst sie nicht verpfeifen, deshalb das Haus. Du sollst nicht auspacken. Die wollen dich kaufen. Und wenn du nicht mitspielst, lassen sie dich kalt machen. Die erpressen dich, Junge. Aber Sir... Erzähl uns keine Märchen! Ihre Frau macht uns Scherereien, Kehle. Das ist reine Zeitverschwendung. Seit gestern sind Sie nämlich in Untersuchungshaft wegen Beihilfe zur Brandstiftung, Kehle. Und auf eigenen Wunsch in Schutzhaft. Kapiert? Ja, Sir. Sehen Sie, deshalb bin ich wieder für Sie zuständig, Kehle. Brandstiftung in Tateinheit mit Mordversuch. Das ist mein Ressort. Der Verdacht, dass Sie an terroristischen Umtrieben und Boykottaktionen beteiligt waren, besteht weiter. Dafür bleibt Warrant Officer Barnard zuständig. Das ist seine Sache. Gemeinsam werden wir den Fall Watson lösen und Sie werden uns dabei helfen, Kehle. Ja, aber... Oder etwa nicht? Ja, Sir. Sie werden als Kronzeuge gegen die Brüder Watson auftreten. Aus diesem Grund haben Sie sich dem Schutz der Behörden anvertraut. Sie sind in Schutzhaft, Kehle. Ja, Sir. Die Brüder haben dich und Jeffrey Nokanda zur Tat angestiftet. Ihr solltet im Feuer umkommen. Sie wollten keine Mitwisser. Die wollten euch in die Pfanne hauen. Das hat nicht geklappt. Jetzt kaufen Sie dir ein Eigenheim. Kapiert? Das ist doch heller Wahnsinn. Wir haben das Haus der Familie bewacht. Wir haben es nicht angezündet. Wir haben uns gewehrt und das Haus verteidigt. Mit unserem Leben, das kann ich beschwören, Sir. Aha, so war das also. Na, dann wollen wir mal den Bademeister und seine Gesellen rufen. Nein, Sir, bitte nicht. Also, Kehle, was ist nun? Spielen Sie mit oder was? Schicke und Ronnie und Valance und Gavin, das sind Sportskameraden, meine Freunde, meine Brüder. Merkt ihr das, Boy? Wir werden die Watsons vernichten wie Ungeziefer. Wir werden diese Brut ausrotten mit Stumpf und Stiel. Pass auf, dass du nicht auch unter die Räder kommst. Dieser stinkende Kaffer braucht ein Bad. Ich werde das machen lassen, Captain. Abführen lassen! Raus mit dir! Hau ab, du Sauker! Raus hier! Sonderbehandlung, Sir? Na, was denn sonst, Corporal? Der Hund will nicht parieren, Handschellen anlegen und in den Keller bringen, klar? Zu Befehl, Sir. Na los, beweg dich! Wir müssen den Kerl zur Raison bringen, das ist klar. Ja. Aber ein einziger Kronzeuge genügt nicht. Man weiß nie, was vor Gericht passiert. Die Watsons haben einen unwahrscheinlichen Einfluss auf ihre Leute, das ist stadtbekannt. Sie sind also auch dafür, die Brüder einzulochen wegen Brandstiftung, Versicherungsbetrug und Mordversuch, wie der Staatsanwalt vorschlägt. Natürlich. Aber ein einziger Kronzeuge, das ist riskant. Sicher, doppelt hält besser. Kein Problem. Wir haben Nokander geschnappt in der Township. Er ist vollgeständig. Und das erfahre ich erst jetzt? Ist er etwa gefoltert worden? Ach. Gut, gut, gut. Ich will es gar nicht wissen. Banner, ich brauche ein Geständnis, das vor Gericht standhält. Keine Sorge. Wir vom Sondereinsatzkommando wissen, wie man diesen Spaßvogel zum Reden bringt. Wir wissen auch, wie wir ihn bei der Stange halten. Der Nokander wird nicht umfallen. Dafür stehe ich persönlich gerade. Aber sagt er denn die Wahrheit? Stimmt das, was er über den Tathergang erzählt? Ach. Ich bin an der Aufklärung eines Verbrechens interessiert, nicht an der Bekämpfung von Regimegegnern. Das überlasse ich Ihnen und dem Sonderdezernat für zivile Zusammenarbeit. Das fällt nicht in mein Ressort, klar. Allerdings, Captain. Aber es gibt hier Kompetenzüberschneidungen. Wir von der Geheimpolizei haben Befehl, mit Ihrer Dienststelle zusammenzuarbeiten, sofern das im Interesse der Staatssicherheit nötig ist. Und die Brüder Watson sind Staatsfeinde. Oder etwa nicht, Captain? Ja, ja. Schon gut. Hm. Aber ich habe ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Mal sehen, was Michele morgen sagt. Wir müssen höllisch aufpassen, Barnard. Die Verhaftung der Brüder dürfte für Aufsehen sorgen. Wir können uns keinen Ausrutscher leisten. Die Verhandlung findet in aller Öffentlichkeit statt. Es handelt sich schließlich um einen ganz gewöhnlichen Kriminalfall. Oder nicht, Banner? Sicher, Captain. Am 12. August 1986 wurde ein Haftbefehl gegen die Brüder Cheeky, Ronnie und Valance Watson erlassen und unverzüglich vollstreckt. Sie wurden in aller Herrgottsfrühe aus den Betten geholt und in Handschellen abgeführt. Die Polizei veranstaltete eine Großrazzia, die den Anschein erweckte, dass hier Jagd auf Schwerverbrecher oder Terroristen gemacht wurde. Die Justizbehörden hatten sich entschieden, den Fall Watson als Sensationsprozess aufzuziehen. Die Vorverhandlung verlief turbulent, da das Gericht sich weigerte, die Beschuldigten gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen und diesen Schritt mit akuter Flucht und Verdunklungsgefahr begründete. Die Brüder verweilten bis Prozessbeginn in Untersuchungshaft. Nun singen Sie wieder, Franz. Das sind die Brüder Watson und ihre Gemeinde. Aha. Jeden Abend um 7 geht das so. Daran wirst du dich hier gewöhnen müssen. Das gehört zum Wachdienst. Die schwarzen anderen Zellenblock, die singen mit dem Chor. Mann, das ist ja die reinste Kirche, seit die Watsons einsitzen. Das ganze Gefängnis ist ein einziges Gotteshaus. Um 8 ist Schluss, da werden die Zellen verschlossen. Gleich ist es soweit. Wie lange sind die Brüder denn schon hier? Ja, so 5 Monate. Aber der Prozess gegen sie beginnt schon nächste Woche. Dann wird es hier wieder ruhiger. Verlass dich drauf. Du, die Watsons haben vielleicht schicke Frauen. Ja. Zur Besuchszeit ist hier die reinste Modenschau. Übrigens, der 4. Gavin Watson ist nicht in den Fall verwickelt, oder? Ruhe! Es heißt, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Der muss sich jetzt um die 4 Frauen kümmern. Seine eigene und die 3 Strohwitwen. Das ist das süße Leben, Franz, von dem unser Eins nur träumen kann. Na, wenn das kein Gerede gibt. Aber gehören die nicht sowieso zu so einer Art Mormonensekte mit viel Weiberei und so? Quatsch, Franz. Children of God. Oder so ähnlich nennen die sich. Jedenfalls eine Kirche für Schwarze und Weiße. Was? Mormon-Menschenskind. Schwarze und Weiße in einer Kirche? Ja. Wenn die mit den Kaffern in eine Kirche gehen, ist denen doch alles zuzutrauen. Das tut ein anständiger Mensch doch nicht. In eine Kirche. und als nächstes in einer Schule, was? Und so weiter, immer zu, bis der weiße Mann überhaupt nichts mehr zu sagen Selbst hat. Im Gefängnis haben die Brüder eine Menge Anhang gefunden. Das kann ich dir sagen, Franz. Das stand sogar in der Zeitung. Die Brüder Watson setzen ihren Kreuzzug fort. Im Untersuchungsgefängnis. Das hat schon Schlagzeilen gemacht. So, es ist soweit. Zellenverschluss. Drück auf den Klingelknopf, Franz. Jeffrey Nokanda, Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen und nichts verschweigen. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Sie waren an dem Verbrechen der besonders schweren Brandstiftung, das am 19. Oktober vorigen Jahres im Park Drive verübt worden ist, als Komplize beteiligt. Als Kronzeuge wird Ihnen Straffreiheit zugesichert. Sie stehen zwar unter Eid, aber aufgrund Ihrer Komplizenschaft muss das Gericht Ihre Aussage mit großer Skepsis aufnehmen. Ich erteile Ihnen das Wort. Ich wurde im Haus eines Freundes verhaftet, bei dem ich untergetaucht war. Ein Nachbar hat mich angezeigt. Die Staatssicherheitspolizei hat mich abgeholt. Sie haben mich im Morgengrauen abgeholt und verschleppt. Sie haben mich an Händen und Füßen gefesselt und in einen nassen Sack gesteckt. Sie haben mich getreten und geschlagen. Ja, fahren Sie fort. Bis ich die Wahrheit gesagt habe. Sie haben mich tagelang gefoltert. Ich musste das alles sagen. Da haben wir den Salat, Banner. Sonst hätten Sie mich umgebracht. Folterknechte. Das kann uns den Sieg kosten. Ich liebe und achte die Familie Watson. Was soll denn dieser... Und Chiki... ...gefoltert. Erschreckt. Chiki ist mein Freund. Lassen Sie sich nicht so leicht erschrecken. Sie werden mir verzeihen. Rico, haben wir einen Schrecken nach dem anderen eigentlich... Was ich jetzt sagen muss... Aber gestanden hat ja nichts. ...ist die volle Wahrheit. Mann, naiv kann man nur sein. Ja, bitte, fahren Sie fort. Da muss man mit der Beistange ran, sonst wird das nie was. Der 19. Oktober 1985 war ein verkaufsoffener Sonnabend. Der kann was... Achi, McKayle und ich hatten den ganzen Tag die Geschäfte an der Main Street bedient. Schaden ist nicht mehr zu beheben. Nach Geschäftsschluss fuhren wir mit McKayle gar nicht erst in den Zeugenstatzen zum Haus am Park Drive. Der packt doch erst recht aus. Er hat uns ins Obergeschoss geführt. Sieht. Das Spiel ist aus. Dort standen 10 Benzinkanister bereit zu je 25 Liter. Ich mach mir jetzt die Hölle heiß. Chiki befahl uns, das Haus anzuzünden. Warum hat er nicht gesagt? Er gab uns genaue Anweisungen. Die Sache sollte um Mitternacht steigen. Achim Kehle wurde in der Tat nicht als Zeuge aufgerufen, sondern noch während der Verhandlung aus der Haft entlassen. Chiki Watson wurde wegen Anstiftung zu besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Versicherungsbetrug verurteilt und erhielt 5 Jahre Gefängnis. Des versuchten Mordes wurde er freigesprochen. Seine beiden mitangeklagten Brüder kamen aus Mangel an Beweisen frei, da Nokanda sie überhaupt nicht belastet hatte. Chiki Watson durfte allerdings Berufung einlegen und wurde inzwischen gegen Sicherheitsleistung auf freien Fuß gesetzt. Die Menschen aus den Townships strömten in die Stadt und legten den Verkehr lahm. Die Menge feierte die Brüder wie nach einem großen Sieg auf dem Rugbyfeld und ließ sie hochleben mit all den anderen Helden und Heiligen der schwarzen Nation. Viva Watson, viva Mandela, der Sieg ist unser. So jubelten sie, das schwarze Volk tanzte in den Straßen. Archie McKayle wurde im Triumphzug der Familie Watson mitgeführt wie ein siegreicher Gladiator. Der Prozess hatte die Familie ruiniert. Die Firma Watson musste Konkurs anmelden. Das Familiengrundstück am Park Drive wurde zwangsversteigert. Die Verurteilung Chiki Watsons war ein weiterer schwerer Schlag, denn der Ausgang des Berufungsverfahrens war alles andere als gewiss. Es war klar, dass die Staatsanwaltschaft alles daran setzen würde, das Urteil aufrechtzuerhalten. Die Brüder waren deshalb fieberhaft bemüht, zusätzliches Entlastungsmaterial zu beschaffen. Inzwischen wurde die psychologische Kriegsführung gegen die Familie Watson verschärft. Unbekannte Auftraggeber entfesselten eine Verleumdungskampagne unerhörten Ausmaßes und Morddrohungen waren an der Tagesordnung. Der Telefonterror erwies sich als besonders wirksam. Flugblattaktionen ergänzten die Rufmordkampagne und erzielten die nötige Breitenwirkung. Als Chickie Watson an einem Wochentag im Mai 1987 nach Hause kam, in Begleitung seines Bruders Ronnie, fand er seine Frau Tracy mit verweintem Gesicht im Wohnzimmer sitzen. Tracy, ich habe Ronnie zum Essen mitgebracht. Hallo, Tracy. Wir müssen nachher noch mal in die Stadt zum Anwalt. Was ist denn, Tracy? Du hast geweint? Komm her, Engel, warum weinst du denn? Ach, Chickie, ich bin einfach mit den Nerven fertig. Da waren wieder diese gemeinen Anrufe. Und dann dieses Pamphlet. Es kam mit der Post. Warum lassen die uns denn nicht in Frieden, Chickie? Tracy, aber bitte lass dich doch von diesen... Ja, ich weiß. Wir müssen damit leben. Sieh dir das an, Chickie. Auf Glanzpapier. Wie ein Reiseprospekt aufgemacht. Damit das ja auch jeder liest. Die geben eine Menge Geld aus, um unsere Familie in den Dreck zu ziehen. Gib mal her, Ronnie. Liebe unter Brüdern. Während seine Brüder im Gefängnis saßen, tröstete Gavin ihre Frauen. Fotos und Comicstrips. Harte Pornografie. Die sind mit ihrem Latein am Ende, Ronnie. Schmeiß das Zeug weg, Tracy. Die können uns nichts anhaben. Unsere Familie hält zusammen. Und das ist denen ein Dorn im Auge. Ja, das schon, Chickie. Aber wir können uns das nicht gefallen lassen. Wir müssen zum Angriff übergehen. Sonst verlieren wir am Ende das Spiel doch noch und die sperren dich ein. Ronnie, wir wissen nicht einmal, wer unser Gegner ist. Ja, genau. Und deshalb müssen wir ihn stellen und ihm die Maske vom Gesicht reißen. Wir müssen die aus der Reserve locken. Wir brauchen Beweise. Ich werde sie beschaffen. Was hast du vor, Ronnie? Ihr könnt hier nicht weg. Du, Gavin und Valance, ihr müsst bei der Familie bleiben. Ich bin geschieden und habe keine Kinder. Okay. Ronnie. Ich fliege nach Botswana, geschäftlich, diesen Samstag. Die lassen mich garantiert beschatten, wie hier in Port Elizabeth. Wenn ich einen von denen schnappen kann, die uns ständig nachspionieren, entlarven wir auch die Drahtzieher. Ronnie. Wir haben Freunde in Botswana. Die Behörden dort werden mich unterstützen. Verlass dich drauf. Du setzt dein Leben aufs Spiel, Ronnie. Unser Leben ist in Gottes Hand, Bruder. Ich weiß, Ronnie. Ich weiß. Also gut. In Gottes Namen. Einverstanden. Wir werden für dich beten, Ronnie. Entschuldigung, ist die Maschine aus Johannesburg schon da? Yes, Sir. Der Nachtflug aus Johannesburg ist gerade eben gelandet. Ah ja, großartig. Ich bin der Abholer für Mr. Ronnie Watson aus Port Elizabeth. Ist der auf der Passagierliste? Moment. Mr. Watson, ja, ist auf der Liste. Die Passagiere treffen jeden Augenblick bei Gate 2 ein. Da drüben, wo das Gepäck vom Band kommt. Na, großartig. Vielen Dank. Keine Ursache, Sir. Sagen Sie, sind Sie Bruce Evans aus Port Elizabeth? Ich soll Sie abholen. Nein, ich bin Ronnie Watson. Ich hab's eilig. Ach, können Sie mir sagen, wo die Taxis stehen? Oh, ja, natürlich. Direkt vor dem Eingangsportal auf der linken Seite. Dort warten auch die Hotelbusse. Wohin wollen Sie denn? Ins President Hotel. Ach, ins President. Na, dann nehmen Sie am besten den Bus. In diesen Taxis riskiert man Kopf und Kragen. Völlig schottert die meisten. Da ist man seines Lebens nicht sicher, Sir. Tatsächlich? Na, sowas. Danke für den Hinweis. Man verrückt die Grenzen, raubt die Herden und weidet sie. Sie treiben der weisen Esel weg. Ja? Nehmen der Witwe. Wer ist da? Ich bin vom Empfang, Mr. Watson. Ihr Zimmertelefon funktioniert nicht. Ich muss kurz stören, Sir. Wir haben einen Doppelbuchen für Ihr Zimmer. Augenblick. Ich komme. Stürzen Sie nicht. Bitte. Danke, Sir. Sind wir uns nicht gestern auf dem Flughafen begegnet? Ja, richtig. Hände hoch und an die Wand stellen. So ist gut. Ganz ruhig. Ich bin Steve Burnett vom südafrikanischen Geheimdienst. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Geben Sie mir Ihre Papiere, Pass und Brieftasche. Machen Sie keine Witze, Mann. Sie sind vom Geheimdienst? Na klar. Sachbearbeiter im Außendienst. Los aufs Bett, Gesicht nach unten. Für den Genickschuss. Nein, danke, ich bleibe stehen. Oh, schnell geschaltet. Aber ein bisschen Angst haben Sie doch, hm? Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich bin Christ. Ja, ich weiß. Und ein sportlicher Christ dazu. Oder wollen wir lieber sagen, ein christlicher Sportsmann? Meinetwegen, beides ist richtig. Nicht unterzukriegen, die Brüder Watson, wie? Ja, ehrlich gesagt macht mir dieser Auftrag keinen Spaß. Ich bin anständig geblieben. Aber Befehl ist Befehl. Also, wo sind die Papiere? Mein Aktenkoffer ist beim Transit in Johannesburg verschwunden. Der Pass liegt in der Schublade unter dem Spiegel. Ich muss mir eine Erkältung geholt haben. Keine Dummheiten, okay? Sehe ich das richtig? Ein nasses Handtuch als Schalldämpfer? Richtig, das sehen Sie richtig. Ein Kopfkissen hätte es auch getan. Aber es geht auch so. Ronnie Watson, Zimmer 103. Verständigen Sie die Polizei. Ich habe einen Agenten des südafrikanischen Geheimdienstes unschädlich gemacht. Ich bringe ihn runter, wenn er aufwacht, ja. Und dann Roomservice bitte hier muss aufgeräumt werden. Ach, übrigens, kann ich Port Elizabeth direkt anwählen? Ja, gut. Danke. Steve Burnett wurde in Botswana vor Gericht gestellt und wegen versuchten Mordes zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil gegen Cheeky Watson hingegen wurde in zweiter Instanz aufgehoben. Er wurde in allen Punkten der Anklage freigesprochen. Die Brüder Watson haben inzwischen den südafrikanischen Polizeiminister auf Haftentschädigung und Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt. Ob es jemals zur Verhandlung kommen wird, bleibt abzuwarten. Ungeklärt und rätselhaft bleibt weiterhin, wer das Feuer im Park Drive gelegt hat, was es mit dem hellen Lieferwagen auf sich hat, der am Tatort gesichtet wurde, was die Hilfeschreie aus dem brennenden Haus zu bedeuten haben, die zur Tatzeit zu vernehmen waren, ob eine Leiche unter dem Schutt gelegen hat und wo sie geblieben ist und wer schließlich den Psychoterror gegen die Familie Watson entfesselt hat. Vieles deutet darauf hin, dass die Attentäter in den Reihen des Büros für zivile Zusammenarbeit, CCB, zu suchen sind, dessen Existenz inzwischen amtlich bestätigt wurde. Dieses Büro war bereits Gegenstand eines öffentlichen Anhörungsverfahrens in Südafrika, das tagtäglich mit Enthüllungen über Anschläge gegen südafrikanische Bürger im In- und Ausland aufwartete. Brandstiftung, Rufmord und Mord eingeschlossen. Diesen Terror haben staatliche Stellen aus Steuermitteln finanziert. Das Büro für zivile Zusammenarbeit ist eine geheime Dienststelle, den südafrikanischen Gerichten entzogen. Der Fall Watson wird daher noch geraume Zeit auf seine endgültige Aufklärung warten müssen. Die Mühlen Gottes mahlen eben langsam. Sie hörten Der Fall Watson oder Spiel mit dem Feuer von Dieter Welz mit Udo Samel, Fritz Eggert, Winfried Glatzeder, Regine Lamster, Friedhelm Turk, Harry Wüstenhagen und vielen anderen. Komposition Stan Regal, Regie Klaus Mehrländer. Eine Sendung des WDR aus dem Jahre 1991.